Kundgabe 8753. Empfangen am 14.02.1964. Der freie Wille muss geistiges Wissen annehmen. Wo sich euch eine Gelegenheit bietet, aufklärend zu wirken auf geistigem Gebiet, so nützet diese. Und meines Beistandes werdet ihr immer gewiss sein können. Denn nichts tritt zufällig an euch heran. Alles ist von mir gefügt, wie ich es als Nutz und Segen bringend für die Seelen der Menschen erkenne. Denn noch ist viel Irrtum zu bereinigen, und ich kenne die Menschen, die eines guten Willens sind. Diesen suche ich, die Wahrheit zuzuleiten, auf dass sie zur Erkenntnis kommen und nicht ihren Irrtum weitertragen zum Schaden ihrer Mitmenschen. Ich kann aber immer nur dort wirken, wo der Wille mir gilt, dass also kein Widerstand gegen mich als Gott und Schöpfer mehr besteht. Denn ein solcher verbaut alle Wege und hindert den Menschen daran, anzunehmen, was ihm als Wahrheit zugetragen wird. Ich bin ein Gott der Liebe, Weisheit und Macht und dennoch gebunden an mein Gesetz ewiger Ordnung. Ich kann nicht selbst gegen dieses Gesetz verstoßen, weil ich ein höchst vollkommenes Wesen bin und dieses ewige Gesetz auch entsprechend meiner Vollkommenheit aufgestellt wurde. Und so also kann ich nicht Kraft meiner Macht ein freigeschaffenes Wesen unfrei machen, indem ich diesem Wesen meinen Willen aufzwinge. Und Kraft des freien Willens kann der Mensch sich in der Wahrheit, aber auch im krassesten Irrtum bewegen, ohne von mir daran gehindert zu werden. Aber der geringste Wille, in der Wahrheit zu wandeln, sichert ihm diese auch, weil ich dazu die Macht habe und weil ich auch den Willen erkenne und alles so füge, dass der Mensch in die Wahrheit geleitet wird. Ein jeder Mensch, der bereit ist, mir zu dienen, der also im Sinne der Aufklärung seiner Mitmenschen tätig ist, muss selbst eines geweckten Geistes sein, das heißt, in inniger gedanklicher Bindung mit mir stehen und durch Liebe wirken, diese innige Bindung vertiefen, sodass er also den Kontakt herstellt von ihm zu mir, der ihm den Zustrom meiner Liebe ermöglicht, der sich in Form von Wahrheitsübermittlung beweiset. Denn erst, wenn er selbst die Wahrheit besitzet, kann er diese seinen Mitmenschen weitergeben. Und dann werde ich ihn segnen und ihn wahrlich reichlich versorgen mit geistigem Gedankengut und er wird seinen Verstand weniger benötigen, wenn er darauf höret, was ihm die Stimme seines Herzens sagt. Er wird sich mehr vom Gefühl leiten lassen und dennoch ganz erfolgreiche Arbeit leisten können, weil er meiner Unterstützung immer gewiss sein kann, wenn es sich darum handelt, dass das Licht unter die Menschen getragen wird. Nur müsstet ihr euch ohne Widerstand lenken lassen, das heißt, allen inneren Weisungen Folge leisten, die ihr empfindet als selbstgewollt, die aber immer meinen Willen zum Anlass haben, der euch die rechten Gedanken eingibt. Wer nur den inneren Drang empfindet, die Wahrheit zu besitzen und weiterzugeben, den kann ich auch als rechten Knecht in meinem Weinberg gebrauchen, denn er wird immer nur in meinem Willen tätig sein, den er in sich fühlt als eigenes Verlangen, das er erfüllen möchte. Und dessen Wege werde ich ebnen und auch sein Denken recht leiten. Doch es sind nur wenige, die nach Licht suchen und an den Quell des Lichtes gehen. Es sind nur wenige, die sich nicht genügen lassen an dem Geistesgut, das sie zugeführt bekommen von außen, die allem auf den Grund zu kommen suchen und die mit mir in inniger Verbindung stehen. Darum kann von mir aus selten nur Wahrheit zur Erde geleitet werden. Doch sie wird Verbreitung finden, weil das Licht sich durchsetzt und immer wieder denen erstrahlen wird, die sich aus der Finsternis lösen möchten. Und je tiefer sie selbst in die Wahrheit eindringen, desto stärker ist auch in ihnen der Trieb, die Mitmenschen aufzuklären. Und dann ist er mir auch ein rechter Mitarbeiter in meinem Weinberg, weil er dann an meiner Statt redet, was die Menschen alle wissen sollten und auch wissen könnten, wenn sie nur ihre Herzen aufschließen möchten, dass helles Licht in diese einstrahlen könnte. Und ob es nur wenige sind, sie werden aber doch nicht erfolglos tätig sein, denn das Licht hatte eine Kraftwirkung, die nicht unterschätzt werden darf. Und darum achtet nur meiner Führung, und nehmet auch alle Geschehen als göttliche Fügung an, denn ich allein kenne die Menschenherzen und ich allein weiß, was ihren Seelen zum Ausreifen dienet. Amen.